aufgewachsen im Milieu Habibi. Gott weiß, es war ein schimmer schöner Bibi. Siebenköpfige Familien in einem Zimmer. Im Sommer viel zu heiß und viel zu kalt im Winter. Ich weiß noch, ständig war die Heizung kaputt. Ich war pleite, doch jetzt kauf ich Mama reizenden Schmuck. Ich geh raus, mach die Mio fit. Fick dein Videoclip. Im Trikot von Paris wie Ibrahimovic. Bis nach Sarajevo, Antonio Bandero. Alle suchen Samra, doch keiner findet Nemo. Außer uns ist keiner krass, Profi à la Dzeko. Ashraf sagte damals, ich hol dich aus dem Ghetto. Ghetto, Ghetto, Ghetto. Rolls Royce durch deine Stadt. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Der Tag wird auf einmal zu Nacht. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Und der C63 macht Kraft. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Vielleicht geh ich heute in Haft. Mutter weint, Anruf, Sohn tot. Schlechte Chabar, Augen, blutrot. Freunde kommen, Freunde gehen und manche bleiben immer. Kopfhörer nachts in mein Zimmer. Manchmal gute Kopf und manchmal sind wir Depri. Unsere Herzen sind kalt, so wie Yeti. Mein Koffer ist kaputt, ich hab Druck in der Brust. Und die Zeit fliegt, Bruder, guck, guck. Kriminell, rein, raus, nie wieder Hadid. Leute reden, dieser Junge ist Marit. Kämpfer wie Löwe, denn wir hatten nie viel. Mit 15 war ich schon im Täterprofil. Wir sind Ghetto, Ghetto. Roll und Rolls Royce durch deine Stadt. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Der Tag wird auf einmal zu Nacht. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Und der C63 macht Kraft. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Vielleicht geh ich heute in Haft. 4 Uhr nachts. Wieder Jackie, wieder rauch ich Zigarette. Grinst den Paparazzi in die Fresse mit nem Siegerlächeln. Und weil ich Frauen aus ner anderen Liga treffe, kriegt meine Ex ne Krise, ich könnte darauf wetten. Jeden Tag 5 Sterne Restaurants, aber ich vermisse es wie meine Mama kocht. Geh in die Boutique und achte nicht mehr auf die Preisschilder. Und genau dieses Gefühl macht mich fleißiger. Sitz im Zweisitzer Porsche und fahr. Ich hab keine Angst, das bedeutet Vorsicht, Gefahr. Teufel so nah. Er verführt dabei, ich bin geübt dank Berlin und bleib stark. Wir sind Ghetto, Ghetto. Roll und Rolls Royce durch deine Stadt. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Der Tag wird auf einmal zu Nacht. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Und der C63 macht Kraft. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Vielleicht geh ich heute in Haft. Damals einbrechen für 8 Riesen. Mama hatte Angst, dass sie uns wieder abschieben. Denn ihr Sohn hängt mit Banditen. Aber dann kam Rap und dann kam Frieden. Ah, vor ein paar Jahren war ich den Leuten scheißegal. Heute komm ich auf die Bühne und sie schreien Kapital. Denn wir sind Ghetto. Denn wir hatten keine Wahl. Wir sind Ghetto. Brauch für alles musst du zahlen. Wir sind Ghetto, Ghetto. Wir sind Ghetto. Roll und Rolls Royce durch deine Stadt. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Der Tag wird auf einmal zu Nacht. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Und der C63 macht Kraft. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto. Vielleicht geh ich heute in Haft. Wir sind Ghetto.